Am 7. Juni wurde die Sportartikelfabrik Pyongyang im Sportviertel der Zongzhenstraße eingeweiht. An der Einweihungsfeier nahmen Cha Ryong-hae und die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die baubeteiligten Armeeangehörigen, die Wissenschaftler und Techniker, die leitenden Mitarbeiter und die Belegschaft der Fabrik teil. Cha Ryong-hae, stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des staatlichen Sportleitungskomitees, hielt die Einweihungsrede. Der Redner betonte, die Fabrik, die sich dank der Versorgung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il die große Aufmerksamkeit auf die Sportentwicklung des Landes gerichtet hätten, entwickelt habe, sei unter der klugen Führung von Genossen Kim Jong-un in eine herrliche Produktionsbasis für Sportgeräte des Landes verwandelt worden, die den Forderungen des Zeitalters der Wissensökonomie entspreche. Gemäß den programmatischen Aufgaben, die auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas gestellt worden seien, sollen sich alle unter der Führung vom Genossen Kim Jong-un für den Aufbau einer Sportnation einsetzen und aktive Beiträge dazu leisten, die Würde und Ehre des Südkorea vor aller Welt zu demonstrieren.